Telekom Fernsprecher Knesebergstraße 1 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber bzw. eine aufgeklebte Postkarte mit einem Motiv von Milan Golub mit dem Titel Nataljau 9i911V0 aus dem Jahre 2007 mit der Unterschrift Graphit Charcoal Eraser on Paper 21x15 cm. Ansonsten hier in der Knesebergstraße außer einem angeketteten schwarzen Mountainbike und einem angeketteten braunen Damenfahrrad der Marke CBBF hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.